diese CD, die muss also in der Tat bei jedem neu verkauften Computer dabei liegen. Aber privaten Nutzern bleibt es wirklich sich selber überlassen, ob sie diese CD nun auch auf dem Computer installieren oder ob sie sie in den Mülleimer schmeißen oder ob sie sie erst installieren und später wieder deinstallieren. Was aber Pflicht ist, ist, dass alle Ministerien, alle Schulen, alle Universitäten, also alle öffentlichen Einrichtungen sozusagen mit dieser CD ausgestattet werden, mit diesem Softwareprogramm. Und das ist auch teilweise schon passiert. Wenn also dieses Programm installiert wird, was könnten die chinesischen Behörden daraus entwickeln? Welche Möglichkeiten haben sie durch dieses Programm? Also wenn man das installiert, dann scannt dieses Programm sozusagen den Computer, das Netz, wenn man ins Netz geht, dann nach Inhalten durch, die pornografisch sind, in der weitesten Form. Und da ist das Problem, weil genau was Pornografie ist, ist in China gar nicht genau definiert. Und dann werden die automatisch geblockt. Und es ist schon großer Zugriff, der chinesischen Regierung damit offen steht. Und in den Augen vieler ist das schon ein großer Eingriff auch der chinesischen Regierung in die Privatsphäre und auch ein erweiterter Versuch, hier die Zensur, die ja ohnehin schon recht scharf ist, noch weiter zu verschärfen. Die Gesellschaft für bedrohte Völker hier in Deutschland fürchtet, dass jetzt durch diese Software auch andere Daten direkt von einzelnen Rechnern abgerufen werden können. Können Sie das bestätigen? Da kann ich nichts bestätigen. Was wir gemacht haben, ist, wir haben bei der Hotline-Service-Nummer angerufen, haben genau danach gefragt, haben dann auch gefragt, ja, was passiert denn dann? Gibt es dann vielleicht eventuell Zugriffe auf bestimmte Passwörter? Und dann haben sie uns natürlich versichert, nein, ganz unmöglich. Das ist wirklich ein ganz gesondertes Programm, das eben nur nach sogenannten schädlichen Inhalten sucht. Es ist einfach noch ganz offen, inwieweit da jetzt versucht wird, auch auf bestimmte Computer zuzugreifen. Wir leben hier einfach in einer Gesellschaft, die sowieso einen großen Kontrollmechanismus hat. Also Internetzensur ist hier unglaublich groß und es wird sowieso schon versucht, zum Beispiel bei ausländischen Journalisten, ganz klar, werden die E-Mails abgegriffen, sie werden gelesen. Also die chinesische Regierung hat auch schon einen großen Zugriff auf die Computer und ganz ausschließen, dass der dadurch noch größer wird, kann man das natürlich nicht, aber es lässt sich auf der anderen Seite auch nicht beweisen. Es sind manche Seiten, die seit den Olympischen Spielen zwar ja offener sind, also man kommt öfters zum Beispiel auf Seiten von Amnesty International, aber es gibt genauso viele Seiten, die sind nach wie vor geblockt und dazu gehören eben immer wieder Seiten, wo man für die chinesische Regierung sensible Daten abrufen kann. Das waren jetzt im Fall des Jahrestages des Massakers am Tiananmen zum Beispiel auch ja ganz geläufige Internetplattformen oder Fotodienste wie Flickr oder auch YouTube-Videodienste, wo einfach verhindert werden sollte, dass die Menschen sich dort Informationen beschaffen, an die sie eigentlich nicht herankommen sollen. Und von einer Internetfreiheit ist China wirklich ganz, ganz weit entfernt. Hier passiert es noch sehr oft, dass man auf bestimmte Seiten raufkommen möchte und dann kommt immer, diese Seite kann leider nicht angezeigt werden und dann hat man ganz klaren Indiz dafür, das ist blockiert, zensiert. Sie haben es vorhin kurz angesprochen, dass Journalisten und auch Sie selber als Korrespondenten von Zensur betroffen sind. Ist davon auszugehen, dass das die Vereinbarung, die wir beide zum Beispiel im Vorfeld dieses Interviews geführt haben per E-Mail, dass auch die in irgendeiner Weise von Peking beobachtet worden ist? Ja, ich weiß jetzt nicht, ob Sie alle meine E-Mails lesen oder alle die der vielen Journalisten. Das würde ganz viel Arbeit bedeuten. Auf der anderen Seite gibt es ganz viele Leute, die hier angestellt sind. Ich denke einfach, die Zensur findet bei bestimmten Begriffen statt. Wenn jetzt Sie zum Beispiel 4. Juni in den E-Mail-Begriff oben reinschreiben, dann kann es mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit sein, dass diese E-Mail auch gelesen wird. Und es ist auch sehr zeitenabhängig. Das heißt also immer, wenn sensible Daten anstehen, wo man eventuell die Medien noch mehr kontrollieren möchte, dann werden sicherlich diese E-Mails auch noch mehr abgefangen. Auch hier gilt wieder, man hat natürlich keine Beweise, aber es ist natürlich sehr merkwürdig, wenn eine E-Mail in Deutschland, sagen wir mal, um 9.50 Uhr abgeschickt wurde und dann kommt sie in Peking hier auf meinem Computer irgendwie 7 Stunden später an und das passiert hier schon relativ häufig.